35. Abschnitt. Vom vorgeschichtlichen arisch-atlantischen Christentum zum atlantischen Papsttum, zum Götterglauben, Götzendienst und Heidentum. Die Gedanken der Menschen sind kein blindes Ungefähr. Sie quellen, wie Schiller im Wallenstein treffend sagt, aus seinem Mikrokosmos, aus seinem Inneren heraus. Sie sind ein Teil seines Wesens, das Ergebnis seiner Gehirnfunktion. Wer nicht wie die Deutschen eine tiefe religiöse Anlage und einen entsprechenden Gehirnbau als Träger derselben besitzt, dessen Religion wird stets nur eine äußerliche bleiben. Seine Religion wird neben seinem Leben einhergehen, sein Leben nicht wie bei Christus und den Ariern selbst Religion sein. Moral und Religion sind also weniger das Ergebnis der Erziehung als die Folge rassischer Entwicklung und einer derselben entsprechenden Gehirnbildung. Der Schöpfer selbst hat die Menschen je nach ihrer rassischen Bildung zu einem ewig göttlichen Leben oder zur Verdammnis bestimmt. Die augustinische Prädestinationslehre beruht auf durchaus wissenschaftlicher Grundlage. Der Niederrassige wird trotz aller Erziehung und trotz allen Kirchentums nie tief religiös. Der edelrassige Arier dagegen als höchste Stufe des Menschengeschlechtes selbst ohne besondere Erziehung ein sittlich religiöser Mensch werden. Das sind geschichtlich und anthropologisch erwiesene Fundamentalsätze, die nicht mehr zu bestreiten sind. Aus der Menge der geschichtlichen Beweise seien einige angeführt. Der katholische Bischof Salvanius von Marsilia schreibt etwa 430 über die heidnischen Vandalen und Goten: Es gibt keine Tugend, in welcher wir Römer die Vandalen übertreffen. Wir verachten sie als Ketzer, und doch übertreffen sie uns an Gottesfurcht. Gott führte die Vandalen über uns, um die Unzüchtigkeit durch die Sittenreinsten zu züchtigen. Wo Goten herrschen, ist niemand unzüchtig außer den Römern. Wo aber Vandalen herrschen, sind selbst Römer keusch geworden. Über die heidnischen Pommern schreibt der Priester Herbort, der den Bischof Otto von Bamberg auf seiner Missionsreise begleitete, um 1100 in seinem Werke Leben des Bischofs Otto von Bamberg: So groß aber ist die Treue und Gemeinschaft unter ihnen, dass sie Diebstahl und Betrug gar nicht kennen und Behälter gar nicht verschlossen haben. Von den Bewohnern der Stadt Vineta auf Usedom sagt das zweite Buch, Kapitel 19: Übrigens wird, was Sitte und Gastlichkeit anbelangt, kein ehrenwerteres und gutherzigeres Volk zu finden sein. Rasse und Religion sind also unzertrennlich verknüpft. Die Religion eines Menschen wird mit ihm geboren. Je höher die Rasse eines Volkes, desto vergeistigter und christlicher ist seine Religion und umgekehrt. Die religiösen Anschauungen eines Menschen sind ein Spiegelbild seines Wesens. So ist der Katholizismus der Franzosen und Italiener ein anderer als der der Deutschen. Dort äußerliches fanatisches Kirchen- und Heidentum, hier germanisches religiöses Empfinden und Wollen. Wiederum ist der Katholizismus und Protestantismus im Süden Deutschlands anders als in Norddeutschland. Hier freiere modernistische Religionsauffassung, dort eine mehr orthodoxe. Es ist kein Zufall, dass der Süden Deutschlands mehr katholisch blieb, dass die Reformation vom Norden ausging und auch die jetzige Reformationswelle vom Norden sich bemerkbar macht. Der Süden Deutschlands ist rassisch eben mehr vermischt als der germanische Norden. Nur der rein germanische Norden konnte sich 30 Jahre lang gegen die gewaltsame Einführung des Katholizismus durch Karl den Sachsenschlechter erwehren, weil er aus reinem Rassenempfinden die Papstkirche als seinem germanischen Wesen nicht entsprechend ablehnen musste. Und kaum hatte der Katholizismus in Deutschland Fuß gefasst, so setzten sich schon wieder Bestrebungen zur Loslösung von Rom ein. Die freieren, reineren Gedanken auf religiösem Gebiet waren noch immer das Werk hochrassiger Arier bis herauf zur Gegenwart. Ein Zoroaster, Christus, Savonarola, Thomas a Kempis, Tauler, Huss, Hieronymus, Calvin, Zwingli, Hutten, Luther, Goethe, Schiller, Harnack, Andersen und so weiter sind nur als Arier denkbar und unter Mischvölkern und Niederrassigen eine unmögliche Erscheinung. Dem Wesen des Mongolen und Negers entspricht gräulicher Fetischismus und Animismus, dem des Mittelländers Mohammedismus und Katholizismus, dem des Ariers, dem Germanen, das arische Christentum. Und merkwürdig, je weiter rückwärts man in der Geschichte der Arier schreitet, desto reiner und unvermischter zeigt sich ihre Rasse, desto freier, reiner und christlicher aber auch ihre Gottesauffassung und Religion. Und desto mehr ist man berechtigt, von einem arischen Christentum vor Christus, von einer arisch-christlichen Weltreligion der Vorzeit zu sprechen. Verschiedene Literaturdenkmäler der alten Kulturvölker enthalten christlich-religiöse Gedanken der reinen arischen Rasse in ihrer vorgeschichtlichen Glanzzeit. Im ägyptischen Totenbuch, das etwa 3000 Jahre vor Christus aus Resten offenbar arischer Literatur entstanden und das der Gott der Weisheit Tod, Teut, Irmin, also ein Ase, selbst niedergeschrieben haben soll, spricht ein wunderbar christlicher Geist der Wahrheitsliebe, der Gerechtigkeit und Milde. Kapitel 125 dieses Totenbuches enthält das Verbot des Tötens, Stehlens, Lügens, Wucherns, Unzuchttreibens und so weiter, und zwar oft in Ausdrücken, dass die Entlehnung der mosaischen Gebote hieraus unschwer zu erkennen ist. Es verbietet ferner Stolz, Hochmut, Heuchelei, Geiz, Jähzorn und Rache. Es lehrt, dass man dem Hungrigen Speise, dem Durstigen Trank gebe, den Nackten kleide und dem Verwirrten den Weg weise. Heinrich Brugsch in seinem Buch »Das Gesetz und die Propheten bei den alten Ägyptern« sagt von dem 125. Kapitel: »Ich kenne keinen Satz in diesen Bekenntnissen, der nicht die vollste Berechtigung hätte, in der religiösen Sittenlehre unserer modernen und vorgeschrittenen Zeit eine würdige Stelle einzunehmen.« Im Kapitel 17 des Papyrus Prisse, etwa 3400 vor Christus verfasst, wird uns Gott in folgender Weise geschildert: »Ich bin der Verborgene, der den Himmel gemacht und alle Wesen geschaffen hat. Ich bin der große Gott, der aus sich selbst erstand. Ich bin das Gesetz und alles Sein und Wesen. Ich bin, der ich bin.« Die Hauptlehre dieses Papyrus ist: »Ehre Vater und Mutter, auf dass es dir wohl ergehe und du lange lebst auf Erden.« Das sind vollkommen christliche Lehren, die sich auch bei Zoroaster, Buddha und Konfuzius finden.